aber gleichzeitig spielt er gern, das, er provoziert selbst gern. Provokation ist also nicht nur das Thema, dass er sie beschreibt und beobachtet, sondern in der teilnehmenden Beobachtung, wie können die Schüler und die Lehrlinge und die Studenten der 60er Jahre ein Stück Emanzipation einlösen, indem sie provozieren lernen. Was bedeutet Provokation? Begrifflich, kategorial. Und was bedeutet es in psychoanalytisch, wenn du deren Aktionen deutest, deren Gesten, hätten die Situationisten gesagt, deutest, ja? Da muss er selbst, will er selbst provozieren. Er provoziert gern im Wissenschaftsbetrieb. Er schreibt in diesem Buch zum Beispiel, hier, ob aber der homosexuelle Erwachsene, wie im Bericht aus Dänemark statistisch erfasst, ob der sogenannte Onkel, wenn er das kleine Mädchen ohne Anwendung von Gewalt dazu überredet oder verführt, an sexuellen Spielen teilzunehmen, ob der Inzest den Kindern schadet, weiß auch niemand. Bringe ich mich um jeden Kredit, wenn ich frage, ob solche sexuellen Spiele und Verführungen nicht für das Kind sehr lustvoll und die Einübung in sinnliche Erfahrung sein könnten? Beträchtliche Verschiedenheit im Alter kann zwar negative Konsequenzen für das Kind haben, sie kann aber auch, so Giese, bei zartem und geschicktem Verhalten des sexuell erfahrenen Täters eine harmonische Sexualentwicklung begünstigen. Zitat. Also so provoziert er gern, und das ist auch heute noch für die Leute schon. Oder er sagt einmal in dem Provokationsaufsatz, Seite 41, ich will auch das nicht unterschlagen, da sagt er, ach, ich habe das falsche Buch jetzt vor der Nase, die sehen sich so ähnlich, diese Wagenbachbändchen. Na, wo haben wir denn den, also das ist nur diese eine Wendung, hier ist es, die so köstlich ist, wo er diese ganze Attitüde und diesen ganzen Selbstverständnis der Enfant Terribles im Wissenschaftsbetrieb, den er sich zurechnen will, so fast schon genüsslich zum Ausdruck bringt, auch wieder an diesem Punkt. Die Härte vieler Aufzuchtsbedingungen, nein, er sagt es früher, zu erinnern wäre an die traurigen Augen vieler Kinder. Das kommt also direkt unmotiviert von dem Kontext, in dem er sehr essayistisch, wissenschaftlich, theoretisch argumentiert an dieser Stelle, kommt plötzlich sowas. Ich bin richtig zusammengezuckt. Also der Kulturschutzpark für die Jugend, dann sagt er, allein der Umstand, dass Eltern in einem Jahr mehr eigene Kinder gewalttätig umbringen als Triebtäter in 5 oder 6 Jahren fremde Kinder, dass Schlagen weit verbreitet ist, Angst noch weiterhin als der gute Koch in der Erziehung gilt und die Schneide zwischen Alt und Jung oft schmal ist, ein ausgetretener Pfad noch dazu, machen den Kulturschutzpark zugleich zum Gefängnis. Viele Heranwachsende haben sich in ihm häuslich eingerichtet. Und dann kommen wir, zu erinnern wäre an die traurigen Augen vieler Kinder, an Erniedrigung, Vereinsamung, seelische Brutalität, die ihre Erfahrungen mit ausmachen und von ihnen selbst, in Anführungszeichen, vergessen werden, das heißt später kaum reproduzierbar sind, an Tränen, an den Umschlag von Enttäuschung in Bösartigkeit, an den Untergang von Produktivität in Lahmheit, kindlicher Entrücktheit in Indolenz. Mit solchen, zum Teil in Anführungsstrichen weichen Anmerkungen, wirkt ein politischer oder wissenschaftlicher Kopf wie ein Gast, der das Zimmer mit offenem Hosenstall betritt, wenn er aus ihnen politische Konsequenzen gezogen haben will. Und so weiter. Also ich wollte es nicht unterschlagen, diese zwei Stellen zumindest, es sind selten diese Stellen, aber sie kommen immer mal vor und sie kommen gerade an diesem Punkt vor, wo er die Familie, wo er die Institution Familie, wo er die frontal angreift und in Frage stellt, ja, also als bürgerliche, als Familie im kapitalistischen Zusammenhang, in der kapitalistischen Auflösung und Rekonstitution, und da scheut er nicht, ja, da sucht er geradezu die peinliche Auseinandersetzungsform als Wissenschaftler, als einer, der mit offenem Hosenlatz den Stall der Scientific Community betritt und so weiter. Also das muss auch dazu gesagt werden. Und das widerspricht überhaupt nicht dieser Gestus, den er da manchmal kultiviert oder den er auch bei rülpsigen, rockigen, exzesshaften Protestformen der Jugendlichen, Halbstarken, sagte man damals, glaube ich, noch, auch beschreibt, ja, dann seziert er das schon, wie eben hier angedeutet, und sagt, das ist nicht schön, ja, man wird selbst manchmal von der Tribüne runter gefeuert und so, aber man muss es verstehen mit so einem psychoanalytischen Blick, und das Verstehen bedeutet wiederum ein sehr nüchternes Verstehen, diese Wärme mit den Kinderaugen und so, das führt er zwar auch ins Feld, das ist das Sensorium, auf das er fast schon ein Monopol zu haben scheint, in diesen ganzen Diskursen, also Kral, der für Heintier schwärmt, ja, das nur so verdrückt, das lebt Brückner sozusagen aus, diese ungeheure Sublimierung, sozusagen der Gewaltakt der Sublimierung beim Kral, das ist bei dem Brückner nicht so forciert, ja.